Yo. Yo. Yo. Yo. Yo, das hier ist meine Show. Der Vorhang fällt, ich geb 100%. Es würde mich nicht wundern, wenn mich einer kennt. Halbes Hemd, Bank, Text im Schlepptau. Ich bin der Spargel-Tarzan und du bist der Fettsau. Oh, yo, guck mich nicht an, als wär ich von einem anderen Stern. Ich gab ihr links die Hand, oder was? Krass, ihr nehmt mich zu ernst. Doch das hier ist meine Show. Ich zeig euch, wie es funktioniert, wie man Kreativität mit einem Outsider kombiniert. Was hab ich zu euch gesagt? Warum fühlen sich alle angesprochen, wenn ich Ficker sag? Ja, ich plag euch mit meinen Tracks. Ich rappe nicht wie ihr über hemmungslosen Sex mit einer Bitch. Finch, du mich errottel. Schneid an, fickt euch selbst, ihr Hobbel. Deine Laune immer low, also go, go, go, go. Komm mit hinter die Kulissen, doch verlang nicht den Fick in deine Titten, denn ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ich bin der Hund, der nicht beißt, sondern bellt. Du verstehst, nein, das kann nicht wahr sein. Alles nur Show und der Rest ist die Wahrheit. Fuck, ist der Unterhaltungswert, denn das hier ist meine Show. Mein Rap definiert sich von selbst. Ich rap und verliere nicht so schnell. Mein Ziel ist es, jeden zu flashen. Viel müsste dafür nicht blechen. Shake mit dem Arsch und wackel mit dem Kopf. Dieser Rap ist eine Droge, ich pack alles in den Topf. Ich hab Bock auf Rap mit Verstand, deshalb hör ich mich selber an. Tricky am Niveau, deine Laune immer low, also go, go, go, go. Zeiten ändern sich, aber ich ändere mich nicht. Am Kalender ist der Strich, an dem ich mich erinnere. Zeiten ändern sich, aber ich ändere mich nicht. Schau und änderst du dich, denn das hier ist doch meine Show. Zeigt jetzt jedem da draußen, ich schlag auf die krassesten Pauken. Zeig mir einen Rapper da draußen, der jetzt so wie ich an sich glauben kann. Das geht nicht so einfach, Rap kommt aus überzeugender Kraft. Du bist noch nicht erwachsen und ich schreib für meine Show. Ich bin gegen euch immer hellwach, denn ich bin der Feind der Gesellschaft. Also zeig Respekt oder geh, es wird schon Zeit fürs Bett und du gehst in deine kuschelweiche Matratze. Dein Kuscheltier ist dein Atze. Oh, hab ich dich jetzt blamiert? Oh sorry, das gehört zur Show. Herzlich. Tricky am Niveau, deine Laune war low, also go, go, go, go. Zeiten ändern sich, aber ich ändere mich nicht. Am Kalender ist der Strich, an dem ich mich erinnere. Zeiten ändern sich, aber ich ändere mich nicht. Warum änderst du dich? Denn das hier ist doch meine Show.